Die ständige Vertretung der DVJK in der UNO veröffentlichte am 21. Oktober eine Mitteilung zur Anklage gegen die ungerechten Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates gegen die DVJK und verteilte sie an das Sekretariat der UNO und die Vertretungen und die Reportergruppen aller Länder in der UNO. In der Mitteilung wurde unterstrichen, der UNO-Sicherheitsrat verabschiedet die Anti-DVJK-Sanktionsresolutionen ohne Gesetzmäßigkeit, Moralität und Unparteilichkeit. Die bisherigen Sanktionsresolutionen sind gesetzwidrige Dokumente, die ungeachtet der UNO-Charta und der anerkannten Völkerrechte nach dem eigenmächtigen Willen der USA fabriziert wurden. Der UNO-Sicherheitsrat bestimmte den Atomtest und den friedlichen Satellitenstaat Koreas zur Bedrohung des internationalen Friedens und produzieren auf dieser Grundlage die Sanktionsresolutionen gegen Korea hintereinander. Wenn der Atomtest und der friedliche Satellitenstaat eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit darstellen, dann warum hat der Weltsicherheitsrat bisher gegen die Atomteste und Satellitenstaate anderer Länder keine Sanktionen verhängt? Das UNO-Sekretariat gibt auf die Frage der DVJK nach der Erklärung der gesetzlichen Grundlage der Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates gegen sie noch keine Antwort. Solange solche Fragen offen stehen, können die UNO-Mitgliedstaaten die Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates weder annehmen noch erfüllen. Wenn die Mitgliedstaaten der UNO die eigenwillige Ausnutzung des UNO-Sicherheitsrates durch die Großmächte stillschweigend durchgehen lassen und blindlings verfolgen, würde der Sicherheitsrat ein Schauplatz werden, wo die Großmächte weiter schalten und walten und sich wie ein Imperium benehmen. Die Schlussakte der 17. Gipfelkonferenz der blockfreien Staaten im September in Venezuela und die Erklärung der Ministerkonferenz der 77 Länder, die während der 71. UNO-Vollversammlung stattfand, protestierten gegen die Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates und die einseitigen Sanktionen der USA und des Westens gegen Korea und wiesen diese zurück. Das ist eine Antwort der Völkergemeinschaft auf alle oben genannten Fragen und die Stimme der Gerechtigkeit, so hieß es in der Mitteilung.